Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News kritisierten die Bürger- und Gesellschaftsorganisationen Südkoreas am 1. Januar die Landeswehrrätin Park Geun-hye, die in einem Gespräch mit den Journalisten arrogante Äußerungen, die von A bis Z Lügen und Betrügereien sind, fallen ließ. Zu ihrer Verurteilung gab die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung eine Erklärung ab. Und der gemeinsame Sekretariatsleiter des Vereins für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft Südkoreas meinte, dass die arrogante Rede von Park Geun-hye voll von Lügen und Betrügereien ist, die bösartiger als bei ihrer vergangenen Stellungnahme gegenüber der Bevölkerung sind.